34 35, Zusatzzahl 1, Spiel 77, 3 4 5 0 7 1 1. Die Zahlenangaben wie immer ohne Gewähr. Das waren die Nachrichten, es ist 6:04. Das Wetter. Der Tag beginnt leicht bewölkt, kühl und schwach windig. Spätere Aufweiterungen und Temperaturen um 10 Grad erwarten uns. Am Nachmittag ist es teils bewölkt und teils sonnig. Die Höchsttemperatur liegt heute zwischen 15 und 17 Grad. Es weht ein leichter Wind aus Ost und die weiteren Aussichten bis morgen Abend. Es wird wieder etwas unbeständiger. Und hier der RTL-Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor die A3 gesperrt wegen defekter Treibstoffpipeline. Und zwar in den Abschnitten von Oberhausen in Richtung Arnheim zwischen Dienstlaken Süd und Hünxe. Umleitungsempfehlung: Nahverkehr ab Dienstlaken Süd, die U5 und U7 bis Hünxe. Fernverkehr ab Kreuz Duisburg-Kaiserberg, die A2 in Richtung Venlo bis Kreuz Mörs, dann die A57 Richtung Goch oder ab Kreuz Bottrop die A31 Richtung Gronau. Und von Arnheim in Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd. Hier die Umleitungsempfehlung: Am Hünxe wird der Verkehr über die U14 und U16 bis Dienstlaken Süd geführt. Verkehrsteilnehmer, die aus den Niederlanden einreisen, sollen auf die A57 oder A31 ausweichen. Guten Morgen, Deutschland! I'm not Gleich 10 nach 6, hier ist RTL Guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofjurowski an einem Feiertag. Falls Sie mich jetzt hören sollten, nicht im Bett liegen, wünsche ich einen schönen guten Morgen. Freue mich, dass Sie da sind. Eben hatten wir die Bee Gees mit One. Vielleicht noch einen Schrei von Barry Gibb dazu. Dankeschön, der kann es wirklich sehr, sehr gut. Das hier ist London Beat, I've been thinking about you. Beat and I've been thinking about you um 6 Uhr und gleich 13 Minuten an diesem Feiertag am Himmelfahrt, am Vatertag. Hab ich mit dem gequatscht? Ja, okay, okay, hier ist Musik. It's been a long time since you left me. Didn't mean to make you cry. I didn't mean to disappoint you. I didn't mean to tell you lies. And after all that we have been through, won't you let me tell you why? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? It's been a long time since I've kissed you. It always used to feel so good. And if you knew how much I missed you. You'd forgive me if you could. And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? And after all that we have been through, won't you let me tell you why? And now that we have found each other, can't we give it one more try? One more try. I didn't know how much I loved you. One more try. Let me put my arms around you. Living all these lonely nights without you. Oh baby, can we give it one more try? Oh girl, you know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, das ist Timothy und die Leist One More Try und es wird 19 Minuten nach 6. RTL, ein Tag wie kein anderer. Dich endlich fit. Wirf endlich deinen Motor an und gib dir einen Tritt. Dreh deinen Lieblingssender auf und dann versuch dein Glück. Steig ins Auto ein mit dem rechten Bein, denn RTL fährt mit. 6:21 Uhr, wie versprochen, ich gebe die Uhrzeit durch. Und ich habe eine Meldung für Sie. Ein Prager Pärchen wurde den Führerschein abgenommen. Sie haben nämlich beim Autofahren Liebe gemacht und sind dabei in eine Verkehrskontrolle geraten. Na, wenn das nicht zusammenpasst, jetzt würde ich eigentlich nur noch gerne wissen, wie man das macht, während man außer fährt. Mike, weißt du das eventuell? Vielleicht so? Ja, also er saß normal auf seinem Fahrersitz und sie rücken zu ihm auf seinem Schoß und er drückte auf die Pedale, sie hat gelenkt und andere Dinge gemacht. Übrigens, sie haben Beschwerde eingelegt, aber sie hatten eine Fahne. Offi macht solche Spiele übrigens nicht. Er hat nämlich kein Auto. Ich hab eins, wie du deutlich hören kannst, mein Lieber. Hm? Okay. Und ein schönes rotes. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, and such a fine sight to see. It's a girl, my Das mit Take It Easy um 6:25 Uhr am Feiertag in Guten Morgen Deutschland. Zwei Platten haben wir noch bis RTL aktuell. Einmal Kylie Minogue mit Especially For You. Und dieser Mann hier heißt Roger McGinn und der Titel heißt Someone To Love. About tomorrow, forget the loneliness and the sorrow. Um 6.30 Uhr, der Tag beginnt leicht bewölkt, kühl und schwach windig. Später gibt es Aufheiterungen und Temperaturen um 10 Grad. Am Nachmittag ist es teils bewölkt und teils sonnig. Die Höchsttemperatur liegt heute zwischen 15 und 17 Grad. Es weht ein leichter Wind aus Ost. Und die weiteren Aussichten bis morgen Abend. Es wird wieder etwas unbeständiger. Und die Frühwerte von heute Morgen. Luxemburg 6, Düsseldorf 6, Köln 1, Saarbrücken 6 und Trier 5 Grad. Und damit sind wir bei unserer Treibstoffpipeline. Mike Schneider. In Nordrhein-Westfalen, die A3. Und zwar ist sie teilweise gesperrt wegen einer defekten Treibstoffpipeline. Siehst du, jetzt hast du es wieder. Und zwar von Oberhausen in Richtung Arnheim, zwischen Dienstlaken Süd und Hünxe. Die Umleitungsempfehlung: Nahverkehr ab Dienstlaken Süd, die U5 und U7 bis Hünxe benutzen. Und zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd in Richtung Oberhausen. Hier die Umleitung. Ab Hünxe wird der Verkehr über die U14, U16 bis Dienstlaken Süd geführt. Verkehrsteilnehmer, die aus den Niederlanden einreisen, sollen auf die A57 oder A31 ausweichen. Und das war RTL aktuell am Feiertag. Cayman, is this a promise myself um 6.36 Uhr. Offi, guten Morgen, Deutschland. Offi. Ja, störe dich hier nicht immer, es ist eine Live-Sendung. Ich habe eine Frage, sag mal, du erzählst doch mal, das Wetter wird besser. Ja. Also in meinem Garten, da ziehe ich Tomaten. Das gelingt einfach nicht. Was mache ich da falsch? Ich gebe dir einen Tipp. Hör mal auf, dran zu ziehen, die wachsen von ganz alleine. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child only a motion away. Oh, little darling of mine, I care for the life of me. Remember a Saturday, I know they say let it be, but it just don't work out that way. In the course of a lifetime run over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little darling of mine, I just can't believe it's so. Seems true. strange to say. I've never been late so low in such a mysterious way. And the course of a lifetime runs over and over again. But I would not give you false hope on this strange and mournful day when the mother and child reunion is on the emotional way. Oh, oh, the mother and child reunion is on the emotional way. Oh, the mother and child reunion is on the emotional way. Oh, oh, the mother and child reunion is on the emotional way. Oh, oh, the mother and child reunion is on the emotional way. Wie spät es ist, welcher Tag ist heute und wer bin ich überhaupt? Ich glaube, ich bin ein bisschen verwirrt. Vielleicht liegt es am Neptun heute Morgen? Das RTL. Take my breath away. Musik aus dem Film Top Gun, Take My Breath Away. Berlin ist das, um 6:45 Uhr. Ein toller Film, lief neulich wieder im Fernsehen. Dann schneide ich Jungs dran. Na, das sind die Four Tops, auch nicht schlecht. Baby, I Need Your Lovin'. Singen Sie in Guten Morgen Deutschland um 6:45 Uhr an Himmelfahrt, an Feiertag. Gleich 48, es geschah neulich im Genlabor. Zwei britische Wissenschaftler haben einem ursprünglich weiblichen Mäuseembryo ein sogenanntes geschlechtsbestimmendes Gen injiziert. Und siehe da, aus dem ursprünglich weiblichen Mäuschen wurde ein Männchen. Und das kam dann auch zur Welt. Es war alles dran, wirklich, ja. Und dann warteten die Wissenschaftler die Geschlechtsreife des neuen Mäuschens ab und stellten fest, die umgehummelte Maus hatte tatsächlich Fleischeslust auf Mäusemädchen und wollte viermal die Woche. Deswegen tauften sie den Mäuserich Randy, was so viel heißt wie der Scharfe. Ob Randy sich schon an Jungs rangemacht hat, das wissen wir noch nicht. Das bleibt abzuwarten. Hier ist Chris Rea und Auberge. On the half-ass train, on the road to gain. Something gets right through to your telling bone. There's a sudden hitch, an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you ache. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go. 6.51 Uhr am Feiertag, wenn Sie jetzt gerade erst aufstehen sollten. Schauen Sie mal nach draußen. Es ist ein Feiertag für Sie und es kommt tatsächlich die Sonne zum Vorschein. Vielleicht haben wir Glück heute am Vatertag. Vielleicht wird's was. Und das sind die Top 3. Don't fall now. Since you're gone, hiding in the playground. 'Cause some good-looking boy had started to hang around. That boy hurt me so bad, but I was happy 'cause you cried still. I couldn't help but notice that new distant look. Zusatzzahl 29, Ziehung B, 21, 27, 29, 31, 34, 35, Zusatzzahl 1, Spiel 77, 3, 4, 5, 0, 7, 1, 1. Die Zahlenangaben wie immer ohne Gewähr. Das waren die Nachrichten, es ist 7 Uhr und 3 Minuten. Das Wetter, die Temperaturen 1, 2, 3, 4, 5, na, okay. Der Tag beginnt leicht bewölkt, kühl und schwach windig. Später Aufheiterung und Temperaturen um 10 Grad. Am Nachmittag ist es teils bewölkt, teils sonnig. Die Höchsttemperatur liegt heute zwischen 15 und 17 Grad. Es weht ein leichter Wind aus Ost. Und die weiteren Aussichten bis morgen Abend. Es wird wieder etwas unbeständiger. Und die Frühwerte, Luxemburg 6, Düsseldorf 6, Köln 1. Saarbrücken 6 und Trier 5 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Immer wieder gern gewünscht, unsere Nummer von der defekten Treibstoffpipeline auf der A3 Nordrhein-Westfalen zwischen Dienstlaken Süd und Hünxe. Jetzt habe ich mich verritten. Offi, da komme ich nicht mehr raus. Also eine Umleitungsempfehlung. Nahverkehr ab Dienstlaken Süd die U5 und U7 bis Hünxe benutzen. Und nun in der Gegenrichtung von Arnheim in Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd. Auf der A3 die Umleitung ab Hünxe wird der Verkehr über die U14 und U16 bis Dienstlaken Süd geführt. Und die Verkehrsteilnehmer, die aus den Niederlanden einreisen, sollen bitte die A57 oder A31 benutzen. Da haben wir es doch. Guten Morgen, Deutschland! I just don't think I can let you go. 7 nach 7, das ist die zweite Stunde von RTL Guten Morgen Deutschland am Vatertag. Allen Vätern einen guten Morgen, allen anderen natürlich auch. Es sieht ganz gut aus, wenn Sie mal aus dem Fenster schauen. Die Sonne ist tatsächlich aufgegangen, ein paar Strahlen gibt es. Vielleicht wird es heute was mit dem guten Wetter. Gute Musik gibt es in jedem Fall. Bei uns hier ein Auszug aus der nächsten Stunde. Die Neville Brothers werden dabei sein mit Bird on the Wire. David Dundas mit Jeans On kann ich Ihnen anbieten. Roy Orbison vielleicht noch mit Pretty Woman. Und Madonna mit True Blue. Also viele, viele gute Titel. Das hier ist Phil Collins mit Do You Remember. We never talked about it, but I hear the blame was mine. And I call you up to say I'm sorry, but I wouldn't want to waste your time. 'Cause I love you, but I can't take any more. There's a look I can't describe in your eyes. If we could try. Collins um 11 Minuten nach 7 am Vatertag mit Do You Remember. Guten Morgen Deutschland, heißt diese Sendung. Ich bin Stefan Ofirowski. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Muss das jetzt sein? Unbedingt heute Morgen? Naja, wir haben hier einen Sicherheitschef, der besteht drauf. Das hier ist ABBA. Titel heißt Gimme, Gimme, Gimme in Klammern A Man After Midnight. 7.16 Uhr, also ja, guten Morgen Deutschland. Das ist Mike Schneider, den Sie da im Hintergrund lachen hören. Mike, was gibt es zu lachen? Du kennst das Rotlicht immer noch nicht hier. Ne? Nee, weil auf jeden Fall in der Sowjetunion scheinbar die totale Demokratie ausgebrochen ist. Was ist denn daran komisch, mein Lieber? Also gut, ich erzähl's dir, weil du es bist. In der UdSSR gibt es eine homosexuellen Bewegung und deren Sprecher Roman Kalinin will am 12. Juni bei den Präsidentschaftswahlen gegen Boris Jelzin antreten. Gegen oder vielleicht mit? Naja, ich wünsche ihm jedenfalls viel Glück. Hat er denn ein Programm, der Kalinin? Doch, das kannst du sagen. Warte mal, wo steht's? Doch, hier. Er will die Republik Russland an die ausländischen Monopole verschleudern. Dann würde er ein Skandinavier regieren lassen und Deutsche als Firmendirektoren anheuern, damit die Wirtschaft in Ordnung kommt. Die Armee will er auflösen, Reisefreiheit einführen und, was besonders wichtig ist, 80%ige Preissenkung für Wodka, damit sich wieder jeder einen guten Schluck leisten kann. Also Offi, das melden wir besser nicht. Naja, aber erstens ist es eine Tatsache und zweitens doch ganz lustig, und oder? Ja schon, aber es glaubt uns doch keiner. Naja, hast du irgendwo recht. Guten Morgen Deutschland! Simon gleich 24 RTL mit Bird on a Wire von den Neville Brothers. Bird on a Wire heißt zu Deutsch der Vogel am Wire. Könnte mal jetzt jemand stottern, wie diese Sendung hier heißt? Guten Morgen Deutschland. Guten Morgen Deutschland. Guten Morgen Deutschland. Guten Morgen Deutschland. Beste Musik am Morgen. Here is RTL. When I wake up in the morning light, I pull on my jeans and I feel alright. I pull my blue jeans on. I pull my blue jeans on. I pull my blue jeans on. I pull my blue jeans on. It's the weekend, and I know that you're free. So pull on your jeans and come on out with me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. Hat der David Dundas die Jeans angezogen und raus in den Vatertag, vielleicht einen kleinen Bollerwagen mit Bier dabei. So wie sich das gehört, das Wetter scheint gut zu werden. So, 15 bis 18 Grad heute, die Sonne scheint mittlerweile schon, es ist 7:27 und das hier ist REO Speedwagon. Instead, you lay stealing the grass or coiled up in here, son. RTL aktuell das Wetter. Um 7:30 am Feiertag. Der Tag beginnt leicht bewölkt, kühl und schwach windig. Später gibt es Aufheiterungen und Temperaturen um 10 Grad. Am Nachmittag ist es teils bewölkt, teils sonnig. Die Höchsttemperatur liegt heute zwischen 15 und 17 Grad. Es wird ein leichter Wind aus Ost und die weiteren Aussichten bis morgen Abend. Es wird wieder etwas unbeständiger und die Frühwerte Luxemburg 6, Düsseldorf 6, Köln 1, Saarbrücken 6 und Trier 5 Grad. Der RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen A3 von Arnheim in Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd. Sperrung der Richtungsfahrbahn von Oberhausen wegen defekter Treibstoffpipeline. Die Umleitungsempfehlung: ab Hünxe wird der Verkehr über die U14, U16 bis Dienstlaken Süd geführt. Verkehrsteilnehmer, die aus den Niederlanden einreisen, sollen auf die A57 oder 31 ausweichen. Auf der A3 in die Gegenrichtung, und zwar Arnheim zwischen Dienstlaken Süd und Hünxe. Auch wegen der Treibstoffpipeline gesperrt. Die Umleitungsempfehlung hier in diese Richtung: der Nahverkehr ab Dienstlaken Süd, die U5 und U7 bis Hünxe benutzen. Der Fernverkehr ab Kreuzung Duisburg-Kaiserberg, die A2 in Richtung Venlo bis Kreuz Moers, dann die A57 Richtung Goch oder ab Kreuz Bottrop die A31 Richtung Gronau. A45 von Oberhausen-Hannover in Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Dortmund-West und Kreuz Dortmund-Witten. 2 Kilometer Stau nach einem Verkehrsunfall. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt wird wegen Landung des Rettungshubschraubers gesperrt. Und nun die Schlagzeilen. Machtzuwachs. Jugoslawiens Regierung hat eine 11-Punkte-Erklärung zur Lage im Land verabschiedet. Die Armee soll umgehend in den Konflikt eingreifen dürfen. Nahost-Mission. Sowjetaußenminister Besmertnig hat sich gestern in Syrien mit Präsident Assad getroffen. Heute wird er in Jordanien erwartet. Abschluss. Der Tarifstreit bei den Metallern in Hamburg und Schleswig-Holstein ist beigelegt. Ab 1. Juni bekommen sie 6,7% mehr Lohn und Gehalt. Mehr dazu in den Nachrichten um 8. Das war RTL aktuell. Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, Roy Orbison war das mit Pretty Woman. Eine schöne Frau würde ich Ihnen jetzt auch ganz gerne anbieten. Klappt aber nicht, aber wir haben einen ganz guten Ersatz. Guten Morgen, Benno. Benno. Also, ein Teppich gelegt. Ja, Benno, man sagt, sagst so, die DFB-Pokalspiele ihren besonderen Reiz haben. Gestern war Halbfinal-Wiederholungsspiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Offensichtlich stimmt der Spruch, ne? Ja, der stimmt. Also in der Tat. Ich habe selten so guten Fußball auf einer Baustelle gesehen. Denn das Bremer-Weser-Stadion wird ja derzeit umgebaut. Das ist also wirklich nicht besonders angenehm da. Da fehlt eine Hälfte der Tribüne. Da stehen Bagger und da fehlt eine ganze Seite. Aber das Spiel auf dem Rasen vor 21.000 Zuschauern, das war wirklich enorm. Wenngleich man auch natürlich sagen muss, wenn 9 Tore fallen, das hat ja meist nicht nur damit zu tun, dass die Stürmer also toll in Form waren. Es hat meist auch ein bisschen damit zu tun, dass in den Abwehrreihen so ein bisschen Halotri gedeckt wurde und nicht immer ganz konsequent. Aber es ist wurscht egal. Die Zuschauer sind auf jeden Fall auf ihre Kosten gekommen. Und als der Schiedsrichter dann schließlich abgepfiffen hat, da standen die also wirklich total auf ihren Sitzen und Bänken und haben den Spielern zugejubelt. Da nehme ich mal die Frankfurter Fans aus, die natürlich betrübt waren, dass ihre Eintracht so mit 3-6 untergegangen ist. Nur, ich hatte ja gestern wieder über Duisburger Fans gesprochen, die da Straßenbahnen und Ähnliches demoliert hatten. Die Frankfurter, das muss ich sagen, ich habe auch nichts Nachteiliges nach dem Spiel gehört. Die Frankfurter waren ganz, ganz toll und haben auch die Bremer zu Recht wirklich gefeiert, haben dann auch noch Eintracht gerufen, um die eigene Truppe zu unterstützen oder zu sagen, Kopf hoch Jungs, das war ordentlich. Also insgesamt war es eine tolle Sache. Und der Sieger, das wissen ja die Fußballfans, die meisten, die nicht so sehr mit Fußball zu tun haben, auch, fährt also nun am 22. Juni, respektive wohl einen Tag eher nach Berlin. Am 22. Juni ist auf jeden Fall das Pokalfinale und da treten die Bremer gegen den 1. FC Köln an. Dass die da besonders motiviert sein werden, davon haben sie gestern Abend schon gesprochen, denn sie haben nun zweimal hintereinander ein Pokal-Endspiel vergeigt, erst gegen Dortmund, jetzt gegen Kaiserslautern und jetzt wollen sie da was umbiegen. Ja klar, und das bleibt abzuwarten, aber es ist eine schöne Paarung an und für sich, ne? Ja, also eine tolle Finalpaarung. Das Stadion ist auch längst ausverkauft. Die Stimmung in Berlin, das kenne ich ja nun, das ist so wirklich wie in Wembley. Das hat der DFB wirklich geschafft, ein deutsches Wembley draus zu machen. Die Karten sind weg, aber es werden noch welche verkauft. Gestern Abend gab das Stadion Lautsprecher durch. In Bremen werden also zum Beispiel heute die Kassen geöffnet, ich glaube von 12 bis 14 Uhr. Und dann dürfen die Fans da antreten und jeder darf bis zu höchstens 4 Karten ergattern. Ich stelle mir schon vor, dass da heute Mittag richtig Halligalli sein wird und Großgedränge, um in Besitz der Tickets zu kommen. Bei den Bremern, Stefan, kommt ja noch hinzu, sie haben jetzt nicht nur zum dritten Mal das ins Pokal-Endspiel oder sind nicht nur zum dritten Mal hintereinander ins Pokalfinale gekommen, sondern das kann ja auch nochmal so einen richtigen Schub geben für die Meisterschaft, denn Werder Bremen steht zusammen mit Bayern München auf Platz 2, nee, die Bremer auf Platz 3, 4 Punkte hinter Kaiserslautern und jetzt können die nochmal volle Pulle losziehen, um vielleicht doch noch das Unmögliche möglich zu machen, obwohl mir der Otto Rehhagel nach dem Spiel sagte, er glaubt nicht zu Recht dran, sie setzen also mehr auf die Pokalkarte. Naja, aber vielleicht können sie es mal packen, vom ewigen Zweiten wegzukommen oder sowas. Ja, nicht? Also ich habe ja erlebt, letztes Jahr, da waren ja nur ein ganz großer Favorit gegen Kaiserslautern, die damals ja so eben dem Abstiegskampf entkommen waren. Und wie sie dann dennoch verloren haben, wie sie also richtig im Bremer Hotel, da war nach dem Pokalfinale eine Stimmung, also als hätten da 4 Beerdigungen auf einmal stattgefunden. Und das war also ganz, ganz schrecklich. Ich muss ja nun objektiv sein und ich gönne den Kölnern sicherlich ebenso den Sieg wie den Bremern. Aber wenn es denn wieder schief gehen sollte, dann könnte ich mir schon vorstellen, dann sind die so down. Auf jeden Fall sind sie Außenseiter und das ist eine ganz gute Rolle, denn der 1. FC Köln ist nach allgemeiner Einschätzung jetzt Favorit. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht so recht, aber alle sprechen davon, dass die Kölner im Finale die größeren Chancen haben. Bezieht sich vielleicht darauf, dass die Bremer dieses Verlierer-Image im Pokalfinale mit sich herumschleppen. Und aus der Außenseiterrolle, wenn es denn so sein sollte, ich sehe die nicht ganz so, lässt sich ja meist relativ gut agieren und vielleicht passiert dann in der Tat etwas. Also das war, um es noch einmal zu sagen, gestern Abend eine ganz, ganz tolle Sache, obwohl der Stepanovic, der Dragoslav Stepanovic, der neue jugoslawische Trainer, natürlich sehr unzufrieden, vor allem mit der Abwehr seiner Mannschaft war, und Bernd Tölzenbein, der frühere Weltmeister und Vizepräsident, der hat sich die zweite Halbzeit gar nicht mehr angetan. Der war so frustriert, weil es ja bei Halbzeit 1-4 stand. Und der hat gar nicht mehr mitgekriegt, der Bernd, wie seine Truppe da auf 3-4 nochmal rangekommen ist. Der stand nämlich hinter der Tribüne und hat mit den Fans darüber diskutiert, wieso soll die Eintracht-Abwehr so eine Abwehr der offenen Tür sein würde. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Gut, dann warten wir aufs Endspiel, ne? Ich habe wieder eine Schlussbemerkung zu machen, betrifft nicht die Begegnung von gestern Abend, aber weil ja heute viele Zeitungen nicht erscheinen, werden es vielleicht manche nicht wissen, weil es auch gestern Abend sehr spät erst über die Bildschirme gegangen ist. Gestern Abend wurde in Mailand auch das erste UEFA-Cup-Finale ausgetragen zwischen Inter Mailand mit den drei Deutschen, Lothar Matthäus, Andi Brehm und Jürgen Klinsmann gegen Rudi Völlers und Thomas Berthold AS Rom. Und da hat Inter Mailand mit 2-0 gewonnen. Lothar Matthäus hat seine Truppe per Foulelfmeter in Führung geschossen. Letztes Mal in der Meisterschaft hat er ja einen verklatscht. Und Jürgen Klinsmann hat das 2-0 vorbereitet. Ist ein tolles Ergebnis. Das sieht also ganz danach aus, als könnte Inter den UEFA Cup holen. Alles klar. Das war's vom Sport. Vielen Dank, Benno. Tschüss. Das Early Morning, aha, aus Norwegen, aus dem Land der Elche. Mögen wir die Elche? Nee, eigentlich nicht so sehr. Vor allem nicht, wenn sie aus dem Schwarzwald kommen. Aber denken Sie dran, die schlimmsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Till you. 7:53 RTL, guten Morgen Deutschland am Vatertag. Irren ist bekanntlich menschlich. Es gibt allerdings auch Irrtümer, die mitunter lebensgefährlich sein können. So wollte ein britischer Jumbo-Pilot im November 1989 anstatt auf dem Flughafen Heathrow auf der benachbarten Autobahn A4 landen. Aha. Er flog für einen Landeanflug einfach zu schnell. Deswegen funktionierte das Funklenksystem nicht. Der Pilot stellte auf Handbetrieb um, donnerte in einigen Metern Höhe über ein Hotel und andere Häuser. In letzter Sekunde erkannte er seinen Irrtum, sprich die Autobahn, und flog den Flughafen an. Na Gott sei Dank, bei 255 Fluggästen hätte dieser Irrtum zu einer Katastrophe werden können. Deswegen wurde der Jumbo-Pilot jetzt zu rund 6.000 Mark Geldstrafe verurteilt und wahrscheinlich ist er auch für seine Fluglinie nicht mehr tätig. Nach unbestätigten Meldungen zufolge soll er jetzt Dumbo fliegen. Elefanten Airlines International. Stefan Mofirowski. In Room 66. The devil playing against me. At the end of the world. There's a place called the hell. On flight number 9. Smoke without fire. Oh, we promised the sun and lost underground. And I'm sailing alone. Don't shake hands. Oh, baby, don't shake hands with Lucifer. Take your chance. Cause, baby, our dreams will be crucified. Noch die Gewinnzahlen im Mittwochslotto. Ziehung A 1, 19, 26, 27, 35, 40, Zusatzzahl 29. Ziehung B 21, 27, 29, 31, 34, 35, Zusatzzahl 1. Spiel 77, 3, 4, 5, 0, 7, 1, 1. Die Zahlenangaben wie immer ohne Gewähr. Das waren die Nachrichten. Es ist 8:04. Das Wetter. Der Tag beginnt leicht bewölkt, kühl und schwach windig. Spätere Aufheiterungen und Temperaturen um 10 Grad haben wir zu erwarten. Am Nachmittag ist es teils bewölkt und teils sonnig. Die Höchsttemperatur heute liegt bei 15 bis 17 Grad. Es weht ein leichter Wind aus Ost und die weiteren Aussichten bis morgen Abend. Es wird wieder etwas unbeständiger. Der RTL Verkehrsservice. In Nordrhein-Westfalen ist die A3 wegen einer defekten Pipeline gesperrt. Und zwar in Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Dienstlaken Süd. Umleitung über U14 und U16. In der Gegenrichtung Arnheim zwischen Dienstlaken Süd und Hünxe. Umleitung hier über die U5 und U7. Autofahrer, die aus Richtung Niederlande kommen, bitte auf die A57 oder A31 ausweichen. Guten Morgen, Deutschland! News and the News sind das Stuck With You heißt die Platte. Es ist 8 Minuten nach 8. Guten Morgen Deutschland heißt die Sendung. Ich bin Stefan Ofirowski. Das hier ist Jimmy Somerville. Und wenn Sie gerne Comics mögen, dann bleiben Sie weiter dran. Denn nach dieser Platte spielen wir ein kleines Schnipselspielchen um die Harper Comic Collection im Mai. Bis gleich. 12 nach 8, RTL Guten Morgen Deutschland am Vatertag. Und nicht nur für Väter ist es etwas. Unsere Ehapa Comic Collection, aktuell im Mai. Eine Comic Collection, die Sie in Ihrem Buchhandel erwerben können oder bei uns gewinnen können im Schnipselspielchen. Also ich sag Ihnen mal, was da so alles drin ist. Da haben wir zum Beispiel John Rona, den Band 2 oder Asterix Work Edition Band 4. Der Kampf der Häuptlinge ist da drin. Ist nur gut, das ist der Kleine, der immer Kalif werden möchte. Es ist das Band, der Band 16, Isnogurts Komplize. Peter Pan ist dabei, auch der dürfte bekannt sein. Dann gibt es Comanche, wie heißt das Ding? Die Wilden, Band 11. Dann Jazz Long, Blutspur im Schnee, was Dramatisches. Und dann gibt es noch Lucky Luke. Und das ist der Band 3, Arizona 1880. Also viele, viele gute Comics von A. Harper können Sie jetzt gewinnen in unserem Schnipselspielchen. Und Sie wissen, wie das geht. Ich spiele Ihnen den Anfang einer Platte vor und Sie sagen mir bitte, wie dieses Werk heißt. Und den Interpreten bräuchten wir auch noch. Achtung, hier ist das Schnipsel. Das ist schon etwas älter, also was war das? Rufen Sie uns an, 00352 1331. Der fünfte Vater, der heute anruft, naja, natürlich alle haben die Chance anzurufen, gewinnt unsere Comic Collection. Wie gesagt, wenn Sie wissen, wie diese Platte heißt, die ich Ihnen gerade vorgespielt habe. Titel und Interpreten bräuchten wir. 00352 1331. Beginnt die Sonne mit dem rechten Bein, denn RTL fährt mit. 8:14 ist es, RTL Guten Morgen Deutschland. Am Telefon in München ist der Andres. Guten Morgen. Guten Morgen. Also, was hat mir denn da vorgespielt? Das waren die Cars mit Drive. Das ist absolut korrekt. Ich hoffe, du magst Comics, Andres. Wie bitte? Ich hoffe, du magst Comics. Comics, immer. Okay, wir schicken dir eine ganze Sammlung, und zwar von der Harper, die Comic Collection, die aktuelle Comic Collection im Mai. Aha. Du bist der Einzige, der sie nicht kaufen muss im Buchhandel. Super. Du kriegst sie von uns. Ja, spitze. Wie verbringst du heute den Vatertag? Bist du zufällig Vater? Wir haben hier vorne weg. Aha, wohin? Dann nach Hessen. Okay, das ist die andere Richtung. Von München hoch nach Hessen ist wahrscheinlich nicht so viel Verkehr. Ich hoffe. Oder geht ihr zu Fuß mit dem Bollerwagen und Bier? Ja, ne, mal sehen. Oh, das ist ja relativ weit von München. Dann wünsche ich euch in jedem Fall viel Spaß. Ja. Ne? Und trinkt nicht zu viel, auch ich am Vatertag. Ich wollte euch noch sagen, über was ich euch höre. Ich höre euch von Fürstenfeldbruck über den Sender FFB, da schaltet dann regional um auf RTL immer. Ja, es ist doch fein. Das ja, freut uns super. Doch alle. Ne? So kommt ihr zu der besten Musik. Zum Beispiel auch zu unserem Schnipsel Cars und Drive. Ja, alles klar? Okay. Bis bald. Tschüss, Andres. Ciao. Schnipsel in voller Länge, die Cars und Drive. Um 20 nach 8 in Guten Morgen Deutschland, heute am Vatertag. Ich habe übrigens noch einen Comicband vergessen, den gibt es auch noch in der Comic Collection. Und zwar Mike Schneider, Band 1, das Leben eines Antihelden. Eine Comic Collection gibt es für den Andres in München. Um 10 vor 2 können Sie gewinnen ein Monopoly Junior Spiel in RTL Lifestyle oder im Schnipselspielchen um 16.40 Uhr heute im RTL Feierabend ein digitales Uhrenradio von Trimedia. Bis später, bleiben Sie dran. Life so rich, you know you could have been some money, and baby you're so sweet, know you could have been some money. Well, you could have been anything that you wanted to. I can tell the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. As pretty as you are, you know you could have been a flower. Your good looks were mending. You know you could have been an hour. The way you stole my love, you know you could have been a fool. And baby, you're so smart. You know you could have been a schoolboy. Well, you could have been anything that you wanted to. I can take the way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do. Alright. Zu 25, die derzeit wohl erfolgreichste Reggae-Band UB40, The Way You Do The Things You Do. RTL aktuell, das Wetter. Um 8:30, der Tag beginnt leicht bewölkt, kühl und schwach windig. Spätere Aufheiterungen und Temperaturen um 10 Grad erwarten uns. Am Nachmittag ist es teils bewölkt, teils sonnig. Die Höchsttemperatur liegt heute zwischen 15 und 17 Grad. Es weht ein leichter Wind aus Ost. Und die weiteren Aussichten bis morgen Abend, es wird wieder etwas unbeständiger. Und hier die Frühwerte: Luxemburg 6, Düsseldorf 6, Köln 1, Saarbrücken 6 und Trier 5 Grad. Und jetzt kommt wieder die Sache mit der Treibstoffpipeline. Genau, in Nordrhein-Westfalen ist nämlich die A3 eben wegen dieser defekten Treibstoffpipeline gesperrt. Und zwar in Richtung Oberhausen zwischen Hüngse und Dienstlaken Süd. Umleitung über U14 und U16. In der Gegenrichtung Arnheim zwischen Dienstlaken Süd und Hüngse. Umleitung hier über die U5 und U7. Autofahrer, die aus Richtung Niederlande kommen, bitte auf die A57 oder A31 ausweichen. Und nun die Schlagzeilen. Machtzuwachs. Die jugoslawische Regierung hat einen 11-Punkte-Plan verabschiedet. Die Armee soll in Zukunft in den Konflikt zwischen Serben und Kroaten eingreifen können. Nahostreise. Sowjetaußenminister Besmertnich hat seine Mission gestern in Syrien begonnen. Heute wird er in Jordanien erwartet. Gespräche mit PLO-Chef Arafat sind geplant. Verhandlungen. Südafrikas Präsident de Klerk und der stellvertretende ANC-Vorsitzende Mandela setzen heute ihre Gespräche fort. Gemeinsam wollen sie einen Ausweg aus der blutigen Gewalt im Land finden. Mehr dazu in den Nachrichten um 9. Und jetzt das Reisewetter. Kein Reisewetter mir heute. Mir liegt keins vor. Na gut, dann wünschen wir allen denen, die heute irgendwie eine Vatertagstour machen, viel Sonne. Sagen wir das zumindest, okay? Der aktuelle Reisetipp. Schwarzwald, Schonach, eigene Anreise. Wired for Sound, verkabelt, um Sound empfangen zu können. Cliff Richard ist das. Selbst wenn Sie nicht verkabelt sein sollten, Sie können uns auch anders empfangen. Über die UKW-Frequenzen 97.0, 88.9 oder 93.3 oder über die Mittelwelle 1440. Kein Problem, denn überall gibt's die beste Musik von RTL. Das sind die Commodores und Easy. Girl, I'm leaving you tomorrow. See a big stone and a bottle. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. 20 vor 9 RTL, guten Morgen Deutschland. Heute ist Vatertag und überall ziehen Väter durch die Lande. Entweder in fröhlicher Gemeinschaft mit anderen Vätern ins Grüne, zum Bier trinken zum Beispiel, oder einfach mit ihren Kindern im Schlepptau. Vatertag ist ein besonderer Tag und deswegen sollte man nicht immer das Gleiche tun. Lonely rivers flow to Das ist schön, die Righteous Brothers und Unchained Melody. Jetzt können Sie die Schüssel wieder wegstellen unterm Radio und der sich darin befindliche Schmalz schmeckt am besten, wenn man ihn mit gebratenen Zwiebeln mischt. Er ist Vater, das wissen wir. Und ob er heute unterwegs ist, wissen wir nicht so ganz genau. Er ist auch Detektiv. Ob er ein guter Detektiv ist, das wissen wir nun wirklich noch nicht so richtig. Aber er hat einen Vertrag mit RTL und er müsste jetzt eigentlich am Telefon sein. Hallo Jerry Kotlet. Hallo. Ja. Hier ist Guten Morgen Deutschland. Ja, Herr Ofirowski. Richtig. Ja, guten Morgen. Ja, hier ist wieder Jerry Kotlet, der geniale Detektiv aus Aachen. Es mag sein, dass Eddie Rabbit vielleicht die verregneten Nächte mag. Wir mögen einen schönen Feiertag, einen schönen sonnigen Feiertag. Genau den wünsche ich Ihnen jetzt um 8:53. Das war's von RTL Guten Morgen Deutschland. Ich bin Stefan Ofirowski, gesagt tschüss. Und mit Jochen geht's an die Ostsee, kreuz und quer. Auf einem Boot können Sie durch die Gegend... Mike, musst du schon wieder stören? Ist das unbedingt notwendig, oder was? Mach mal weiter schnell, ja? Wieso? Sag doch, wo es hin... Ah, du hast schon gesagt, wo es hin geht. An die Ostsee geht's, ja. Ja, und was hast du dir jetzt schon wieder? Ja, Offi, wir haben was verpennt. Wir hätten gestern beim Auktionshaus Sotheby's in New York tierisch billig einkaufen können. So, mit unserem Gehalt meinst du. Was hätten wir denn da einkaufen sollen? Hm? Impressionisten, Offi. Impressionisten, also deren Werke und das auch ganz billig. 196 Werke wurden da angeboten, habe ich gehört. Und davon nur 61 wurden nicht verkauft. Obwohl diese Bilder teilweise von bekannten Künstlern stammen. Naja gut, anstatt erhofften 43 Millionen Dollar Umsatz waren es nur 26. Ja, das ist immerhin auch noch eine Stange Geld, ne? Aber sag mal, mit so einem mit diesen Dingern, ja, das ist doch total abstrakt. Da sieht man doch nichts auf schräge Gesichter und so weiter, alles verzerrt. Also du hättest so ein Bild als Spiegel verwenden können. Siehst du, das Ding musst du nicht putzen und du siehst jeden Morgen was Realistisches. Schneider, raus. Danke. Der nächste Plattenanfang ist Mike Schneider gewidmet. Hello, you fool, I love you. together. Could never turn around and run. Not be no fortune teller.